Praise the Lord. Hallelujah. We still continue with the message of understanding Christ's kingdom. Es geht weiter mit der Botschaft Gottes Königreich, das Königreich von Christus verstehen. We have to understand Christ's kingdom and know that it is different from the natural kingdom. Wir müssen das Königreich von Christus verstehen und wissen, dass es anders ist als das natürliche Königreich. If I say the natural kingdom, I mean the kingdom of this world. Wenn ich das natürliche Königreich meine, dann meine ich das Königreich dieser Welt. And Christ's kingdom is different from the old of God. Und das Königreich von Christus ist anders als das alte von Gott. The Old Testament. Also das alte Testament. And the New Testament. They und das Neue Testament sind nicht gleich. You see, it is not just a page that is divided. Es ist nicht nur eine Seite, die beides voneinander unterscheidet. You see, they are like day and night. Es ist wie Tag und Nacht. And a lot of us want to mix them together. Ja, viele von uns wollen das vermischen. You see, a lot of us we are still in that old so much. Oder wir sind immer noch in dem alten. Then a lot of us, you see, we don't know what the new is all about. Wir wissen nicht, worum es bei dem Neuen geht. We don't want to embrace the new. Wir wollen das Neue nicht akzeptieren. Praise the Lord. Halleluja. Christ is our new. Christus ist das Neue. The old fasting is different from the new fasting. Das alte Fasten ist anders als das neue Fasten. You know the old, we were in Colossians 2 last on Sunday. It tells us that the old circumcision, you see, it was circumcised. It was always circumcision. But today you can see that it's no longer circumcision, but fasting. Fasting is still there. Heute ist es nicht mehr die Beschneidung, sondern es ist vielleicht sogar es ist das Fasten. You see, there's now about fasting, and without prayer, God can never hear our voice. Oder es geht um das Gebet. Without begging and begging and begging. Dass man betteln muss. We still people still have God's children still have the what they have as the sacrifice, what they listen to right now, that is just exactly as the old. What they attend to, what they pay attention to. Haben heute immer noch das, haben immer noch eine Art von Opfer, eine Art von Sache, die auf die sie sich fokussieren, um Dinge von Gott zu bekommen, Dinge von Gott zu bekommen. You see, the old circumcision and the new circumcision. Die alte Beschneidung und die neue Beschneidung sind nicht gleich. You see, the old circumcision was outside. Die alte Beschneidung war von außen. The new circumcision is in the heart. Die neue ist im Herzen. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. You see, it's no longer the old circumcision, which is cutting off the body. Es ist nicht mehr die alte Beschneidung, wo der Körper beschnitten wird. You see, it is now the new circumcision that you now have Christ in your heart. Wo Christus in deinem Herzen ist. You see, no one is in, is no, there is nobody in between. Except Christ. You see, you go to Christ direct. Du gehst zu Christus direkt. There is also the old fasting and the new fasting. Ob das alte Fasten, das neue Fasten. You see, now we still fast. Heute fasten wir immer but noch. We don't fast for God to hear our prayer. Wir fasten nicht, damit Gott unsere Gebete hört oder uns segnet. To give us money. Uns Geld. To give us children. Uns Kinder. To provide for us. Uns you know that our children don't fast before we give them things. Unsere Kinder müssen nicht fasten, bevor wir ihnen Dinge geben. You know if you have a child, you will that child fast and pray before you even give that child anything. Wenn ein Kind hätte, müsste dieses Kind erstmal betteln, it's a relationship with your child, bevor es was bekommt. Nein. Sondern eine Beziehung mit Christus. You see, the child receives things from the parent through relationship. Das Kind empfängt Dinge von den Eltern durch Beziehung. It's not by begging, it's not by pleading. All das gehört zum Alten, nicht mehr zum Neuen. And the new, we fast our unbelief, we fast our doubt, im we Neuen fast our fear. Fasten wir unseren Unglauben, unsere Ängste. Not just going without food. Wir verzichten nicht auf Essen. You see, going without food can only help your physical, your body. Essen, it can never help your spirit. Hilft deinem Körper, or your soul. Aber es hilft nicht deinem Geist oder deiner Seele. You see, it is fasting your unbelief, fasting your doubt, fasting your fear, und deine Ängste fasten. You see, take away, allow those things to be to leave you, so that you can now be bold to come to Christ. Damit du mutig zu Christus kommen kannst. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The spiritual world, geistliche Welt, and the physical world, physische Welt, are of two types. We are of two worlds. Wir gehören zu zwei Welten. You see, we are of two worlds. Wir gehören zu zwei Welten. You see, the spiritual world and the physical world. Die geistliche Welt und die physische Welt. We are of these two. Wir gehören zu diesen zwei. The natural world and the supernatural world. Die natürliche Welt und die übernatürliche Welt. The physical world is a natural world. Die physische Welt ist die natürliche Welt. But the spiritual world is the supernatural world. Aber die geistliche Welt ist die übernatürliche Welt. It is called super. Why supernatural? You see, it's just that super that is added to it. You see, it's no longer natural, but supernatural. Why? Because it is greater than the natural world. Über dem Natürlichen, es steht über dem Natürlichen. The spiritual world is greater than the natural world. Die geistliche Welt ist größer als die physische Welt. The spiritual world controls the natural world. Die geistliche Welt kontrolliert die physische Welt. Praise the Lord. Halleluja. And that is why the word of God controls our life. Deswegen kontrolliert Gottes Wort unser Leben. He said the word that I speak control their spirit, their life. They are not natural. Die Worte, die ich zu sprichst, sind Geist und Leben. Praise the Lord. Halleluja. You see, their spirit and their life. Sind Geist und Leben. You see, and that is their supernatural. The word of Christ is supernatural. Das Wort von Christus übernatürlich. And that is why where there is a dead person, when you inject it into somebody that is dead, the life comes back to that body. Wenn du es in etwas Totes einfügst, wird es wieder lebendig. Praise the Lord. Halleluja. God's children are designed to function in both. Gottes Kinder wurden dazu erschaffen, um in beiden zu leben. The right to function in both worlds. Wir haben das Recht, in beiden Welten zu leben. The natural world and der the supernatural Welt world. In der übernatürlichen Welt. Praise the Lord. Halleluja. You choose the path to go. Du musst entscheiden, wohin du gehst. You are going to take decision. Du wirst eine Entscheidung Which treffen. Which path are you going to take? Welchen Weg nimmst you see, du? Is it that of the supernatural ist das or the natürliche oder das oder das Übernatürliche. You see, for that of supernatural, that doesn't make sense to the natural man. Das Übernatürliche macht für den Menschen keinen Sinn. It is foolishness unto him. Es ist Dummheit für ihn. It doesn't make any sense at all. Es macht für ihn keinen Sinn. Only the natural can make sense to him. Nur das Natürliche macht Sinn für ihn. Praise the Lord. Halleluja. You see, we are designed to function in both worlds, but we choose the path. The Lord wants us to function more in that of the supernatural. Der Herr möchte, dass wir mehr in dem übernatürlichen leben als in dem natürlichen. He wants us to live there. Er möchte, dass wir da leben. It is not visiting there, but live there. Nicht besuchen, sondern dort leben. The judge shall live in the spiritual world. Die Gerechten sollen in der geistlichen Welt leben. Die Gerechten sollen durch Can den Glauben leben. Faith is not natural, spiritual world. Der Glaube ist nicht natürlich, sondern übernatürlich. He controls the natural world. Es kontrolliert das Natürliche. If somebody is walking by faith, you better be afraid of that person. Wenn jemand im Glauben wandelt, solltest du Angst haben für diese Person. Praise the Lord. Halleluja. Because it is the faith. It is the faith over. He said, our faith is the overcomer. Weil unser Glaube hat diese Welt überwunden. Praise the Lord. Halleluja. You see, it is faith is not a natural world. It's a supernatural world. Glaube ist übernatürlich. Und es kontrolliert das Natürliche. You see, it's more powerful. It's so great. It's so wonderful that even Satan cannot even see clearly there. He cannot see. Und es ist so kraftvoll, dass selbst der Teufel das nicht erkennen kann. He cannot see. You see, that is why it's in the second, first Corinthians 2. He said the princes of this world, they could not see it. If not, they could have not allowed Jesus to be crucified. They could have not allowed him to die. Und die Bibel sagt auch, dass die Fürsten dieser Welt das nicht erkennen konnten. Oder hätten sie es erkannt, dann hätten sie nicht zugelassen, dass Jesus stirbt. Weil they did not know that for him to die is to save us. Sie wussten nicht, dass wenn er stirbt, wird er uns retten. They did not know that, you know, that's in 1 Corinthians 2, you see. He said they did not know, they did not Satan himself. He could not see that to die is to save. Der Teufel konnte nicht erkennen, dass zu sterben, zu retten bedeutet für uns. Praise the Lord. Halleluja. You see, the natural man cannot understand that. Der natürliche Mensch kann es nicht verstehen. They believe that once is dead, you are dead, is over. Die denken, nach dem Tod ist es vorbei. You see, life continue. Aber das Leben geht weiter. He continue. Es geht weiter. After death. Nach dem Tod. After what the natural man called death. Nach dem, was der natürliche Mensch tot nennt. Praise the Lord. Halleluja. The spiritual world and the physical world. Die geistige Welt und die physische Welt. We are of these two. Wir gehören zu beiden. But the Lord wants us to live in the supernatural world. Aber der Herr möchte, dass wir in der übernatürlichen Welt leben. You see, God's children, we have to learn how to live there. Wir Kinder Gottes sollten lernen, wie man das lebt. Even the old, they knew how to live there. Selbst like die Alten, die wussten, wie man dort lebt. We saw the Syrian army. Elijah zum Beispiel. They have to live in this supernatural world. Er hat die syrische Armee gesehen. To be able to overcome the Syrian army. Aber musste in der Geist musste in die geistliche Welt gehen, damit er versteht, dass die, die mit ihm sind, größer sind als die, die praise vor ihm stehen. You see, there's a supernatural world. Es gibt eine natural man cannot see, cannot understand. They cannot feel it. Sie können es nicht fühlen. We don't believe it. God's children, you see, we are there. We don't believe it. It's not by feeling. Nicht durch Gefühle. It's not that I'm not feeling God. I'm not. You don't need to feel anything. Du musst nichts fühlen. Du sollst einfach nur glauben. You trust him. Vertrau ihm. Praise the Lord. Halleluja. We don't walk by feeling. We don't walk by what we see. Wir wandeln nicht durch Gefühle, durch das, was wir hören oder sehen. Again, God's children are designed to function in both worlds. Gottes Kinder sollen in beiden funktionieren. In both worlds, you choose the path to go, to follow. Und in beiden Welten musst du entscheiden, welchen Weg du gehst. You see, the natural people can only function in the natural world. Die natürlichen Leute können nur in der natürlichen Welt funktionieren. You see, they can only function in the natural world. Sie können nur in der natürlichen Welt funktionieren. And that's why they fight for their result to be good. Deswegen kämpfen sie darum, dass ihre Ergebnisse gut sind. You know, they fight to achieve. You see, it's what they can achieve here on earth. Sie kämpfen darum, Dinge zu erreichen. Wir kämpfen darum, uns auf Christus weiterhin zu verlassen. We labor to trust him. Ihm zu vertrauen. That's all. That is the labor that is remained, that God's children are to labor. Das ist unser Kampf. It's not labor to save. Nicht zu kämpfen. Nicht, wir kämpfen darum, sparsam zu sein. Oder wir kämpfen darum, zu it's bestehen. It's not labor to, you know, to walk and walk and walk. Oder so viel to zu arbeiten. Gather and gather and gather. Zu sammeln und zu sammeln. You see, if you gather without Christ, you gather in vain. Wenn du sammelst ohne Christus, sammelst du vergeblich. Praise the Lord. Halleluja. You see, he said he gave. He gave. Is he not ecclesiastic? Let us go there. Amen. Amen. Ecclesiastic. Let me see. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Prediger. Ecclesiastic is in. Let me see. He said they gather for us. He said somebody has taken away Ecclesiastic from my Bible. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, I've seen it. I'm already there. Ecclesiastes 2, verse 26. Prediger 2, 26. It says, for God giveth to a man that is good in his sight, wisdom and knowledge. A man that is good. Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Aber dem Sünder gibt er die Plage zusammen und zusammenzuschauen. A man that is good. Ein Mensch, der gut ist. Jesus said, it's only God that is good. Jesus sagt, nur Gott ist gut. It's only himself that is nur good. Er selbst ist gut. So depending on Christ. Sich auf Christus zu verlassen, das macht dich gut. Praise the Lord. Halleluja. If you are a child of God, wenn du ein Kind Gottes bist, trust him, you are depending on und dich auf ihn him. Verlässt, your everything. Er dein Ein und Alles ist. Du siehst ihn you have it, you have it in mind. Und was ihn dein you Gedanken. Decision for his sake alone. Du entscheidest, du triffst Entscheidungen wegen ihm. Das ist deine Gutmütigkeit vor Gott. It's only Christ. Nur Christus ist deine Gutmütigkeit. Nur Christus. Without Christ, no one is good. Aber ohne Jesus niemand gut. Praise the Lord. Hallelujah. He said, in his side, wisdom and knowledge. You know, if you depend on Christ, you will have wisdom and knowledge. Wenn du dich auf Christus verlässt, wirst du Weisheit und Erkenntnis haben. If you trust haben. Him, you will have wenn du ihm vertraust, wirst du Weisheit if haben. You trust in him, it's having ihm wisdom. Zu vertrauen, heißt Weisheit you see, zu haben. For you to be able to trust him, that is wisdom. In der Lage zu sein, ihm zu vertrauen, das ist Weisheit. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. For you to depend on him. Dass du dich auf ihn verlässt, that is your wisdom. Das ist deine Weisheit. That is your knowledge. It's a wonderful knowledge. You see, the knowledge that is not the natural knowledge. You see, the natural. Sorry. Praise the Lord. Hallelujah. Did it work? Yeah. Praise the Lord. And the visa money for Nini. Yeah. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. They have been trying to buy it, to pay for it, and they use this visa card. None of them was working, but now, true to, mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, for God give it to a man that is good in his sight, wisdom, and knowledge, and joy. And joy. Unending joy. Unendliche Freude. You see, a joy does not, you know, that is not controlled by things. Freude, die nicht durch Dinge kontrolliert wird. Praise the Lord. Hallelujah. Joy that is not controlled by things. Freude, die nicht durch Dinge kontrolliert wird. That is controlled by the word of God alone. Sondern nur durch Gottes Wort allein. But to the sinners, he giveth travail. Aber dem Sünder gibt er Drangsal und Bedrängnis. Ihm gibt er Plage. You know what travail is? Weißt du, was Plage ist? Travail. You know when woman want to give birth to baby. Wenn eine Frau ein Kind gebärt. You see, depend. None of you have experienced it. Those of you that are here, praise the Lord. Hallelujah. You see that pain. It's between life and death. Dieser Schmerz zwischen Leben und Tod. You see, and it's like you are one of your feet is in this world, and one of the other one is in the spirit world. Es ist so, als ob du mit einem Fuß in der geistlichen Welt bist, sozusagen. And the other, and the other, in tot the bist, in the natural world. Mit anderen Fuß bist du am Leben. You see, it's life between. Life and death. That's what it is. The pain is dieser so Schmerz heavy. Ist einfach so schrecklich. Praise the Lord. Hallelujah. He said, but to the sinners, he gave travail. The sinners. Dem Sünder. He did not call us sinners. Er hat uns nicht Sünder genannt. Because somebody paid for our sins. Und jemand hat für unsere Sünde bezahlt. Jesus paid for our sins. Jesus hat für unsere Sünde so bezahlt. We are not sinners. Sind wir keine Sünder. We are blameless. Wir sind schuldlos. Praise the Lord. Halleluja. That's why we don't live in fear, we just live in joy. Wir leben nicht in der Angst, sondern in Freude. We live in peace. Wir leben in Frieden. You see, we just live the life. You see, the life, he freed us so that he can live in us and live through us. Er hat uns frei gemacht, damit er in uns und durch uns hindurchleben kann. Our focus is so much on him that we don't even remember to unser Fokus ist so sehr auf ihn, dass wir uns nicht mehr daran erinnern zu sind. You know, if your mind is focused on sin, you will deine see. Deine Gedanken fokussiert sind auf der if Sünde. If it is, I don't want to sin, you will see. Wenn du die ganze Zeit denkst, ich will nicht sündigen, dann wirst du irgendwann sündigen. You see, even if you want what you occupy your mind with. Weil das, mit deine you Gedanken go there. Dort wirst du auch hingehen. Occupy, allow your mind to be occupied with Christ. Lass uns deine Gedanken voll von Christus sein. You see, where there is light, there is no darkness. Denn dort, wo Licht ist, ist keine Dunkelheit. Can you get it? If your mind is full of Christ, wenn deine Gedanken voll von Christus you will not even remember to go to the other side. Wirst du dich nicht daran erinnern, auf die andere Seite zu gehen. Praise the Lord. Halleluja. You see, he said he giveth sinner. But to the sinners, he giveth travail to gather and to heap up. You see, the world gather. They gather. Die Welt they sammeln. Gather for you. Sie sammeln und scharren. They gather for you, but the Lord bring them to you. Der Herr bringt sie. I know you going to take them by force. Das durch Zwang oder durch Betrug. He bring them. He is the one. He is the er giver. Derjenige, der gibt. He is the giver. You are not the giver. Nicht du bist der you Giver. You don't force people to take things. Du zwingst, du zwingst Leute nicht, die Sachen zu praise geben. Praise the Lord. Halleluja. He said you are to pray for them. You are to love them. Du liebst sie. You see, even you are to be, you are to give them. Du gibst ihnen. You are able to give them, not to take segnen. From them. But the Lord is to take from them and give you. Aber der Herr sollte von ihnen, nimmt von ihnen und segnet dich damit. They will just bring it to you. Sie werden es dir freiwillig praise in die Hand legen. You know the children of Israel, die Kinder when they were Israel, in Egypt, bevor sie Ägypten verlassen haben. You see, the Bible said they went inside their home and the Egyptians they were just blessing the God's children. They were giving them things, a lot of things. They spoiled them. Amen. Amen. They receive a lot of things. Die Ägypter, bevor die Israeliten ihr Land verlassen haben, haben die Ägypter den Israeliten so viel Reichtum mitgegeben, so viel Gold und Schätze und Essen. You see, they gave them all this wealth. They all das haben sie ihnen mitgegeben. You see, the children of Israel did not force them. Die Kinder Israels haben es nicht geklaut, haben nicht Skandale gemacht, haben das nicht erzwungen, sondern wollten einfach geben. If you don't give me, you will die. If you don't give me, you are going to be killed. Something is going to know. It's just you know, it is from the Lord. It's the Lord giving. He said, it's the Lord giving. Die Kinder Israel mussten auch niemanden bedrohen, sondern der Herr hat einfach gewirkt und deswegen haben diese Ägypter sie einfach freiwillig gesegnet. Look at it here. You see here. He said to gather and to heap up that he may give to him. You see, he is the giver. I have not even read it before I know even know it. Praise the Lord. Yeah. Um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. You see, that he may give. Damit er gibt. God may give. Damit Gott selbst gibt. You see, whatever you ask in my name, was immer du bittest in seinem Namen, is the giver. Er wird es tun. Er not ist der Geber, you, because nicht if you go and be taking it by for thy flesh, that is no more Christ. That is demonic, that is satanic. You see, it's so deadly. Das ist Diebstahl, das ist Raub. You are even worse than the sinners. Du bist sogar schlimmer als der Sünder, der einfach hart dafür gearbeitet Lord. Hat. Amen. Amen. You see, you are even worse than them. You see, ist sogar schlimmer als sie. That he may give to him that is good before God. He knows those. He, you know, reward come from him. He knows die Belohnung those. Kommt von Gott. He er kennt die. Er kennt die Leute. He know how to reward you. Er weiß, wie er dich belohnt. He know how to give you everything. Er weiß, wie er dir alles gibt. Reward is not coming from pastor Dieses or preacher. Dieser Lohn kommt nicht von Pastoren oder Predigern. It's not coming from mothers or kommt fathers. Von Müttern oder Vätern. It's coming from him alone. Es kommt from von ihm allein, von Christus allein. This also is vanity and possession of spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, the natural people can only function in the natural world. Die natürlichen Leute können nur in der natürlichen Welt funktionieren. But he wants us to function especially in the supernatural world. Er möchte, dass wir in der übernatürlichen Welt funktionieren. He wants us to live there. Er möchte, dass wir dort leben. You see, if you know Elisha, the story of Elisha. Wenn du die Geschichte von Elijah kennst. With the natural, Elisha should be afraid. Und eigentlich hätte Elijah Angst haben müssen. He should be in problem. Er hat ein Problem gesteckt. Let us go there. Second King. Zweiter praise König. The Lord. Yeah. There are something I want to try to clear. There are things that we learn there. Let's go there. Second Kings 6. Zweite Könige 6. Don't be afraid to hold on to the word of God. Hab keine Angst, Gottes Wort festzuhalten. Don't be afraid to choose Jesus. Hab keine Angst, dich für Jesus zu entscheiden. You know this man, Elisha. Dieser Mann, Elijah. He chose God. Er hat sich für Gott entschieden. He understood him. Er hat ihn verstanden. You see, he knows how to live in the supernatural world. Er weiß, wie man in der übernatürlichen Welt lebt. You know, let us read from A. He said, then this king of Syria warned against Israel and took counsel with his servant, saying, in such a place shall be my camp. And the man of God sent unto the king of Israel. You know, if you live in the supernatural world, wenn du in der übernatürlichen Welt lebst, you know, you are going to be in problem. wirst du Probleme bekommen. There's going to be problems. Es wird Probleme geben. You know, here this man of God lived in the supernatural world. Der Mann Gottes hat in der übernatürlichen Welt gelebt. And as he was living there, als er dort gelebt hat, there was a problem. Gab es Probleme. You know what you see, if you speak it out, it will bring problems. Wenn du das aussprichst, was du siehst, wird es Probleme bringen. People might even hate you because of it. Leute werden dich vielleicht dafür hassen. Because there are things that the Lord will reveal to you that the natural man will, they will be so surprised how you can understand, how you can know it. Es gibt Leute, es gibt Dinge, die der Herr dir offenbaren wird, wo andere Leute, die natürlichen Menschen, es nicht nachvollziehen können und einfach erstaunt und verwundert sind. Praise the Lord. Hallelujah. Some people call it voodoo. Heute werden es sogar Voodoo nennen. I can remember Elijah, Ogieva and Nathaniel, when they newly came from Nigeria, the first, just 3 months, the exam they did, their result was so good that their classmates started telling them that they use voodoo to do their exam because they are just 3 months old here in Deutschland. How did they pass more than them that have been there? Ich kann mich daran erinnern, als meine Söhne neu in Deutschland waren und halt dann auf der Hauptschule in die Hauptschule gegangen sind, weil sie halt die Sprache noch nicht beherrscht haben. Und dann haben sie halt ersten Prüfungen geschrieben und sie haben besser abgeschnitten als die anderen in der Klasse. Und die Leute in der Klasse haben dann angefangen zu sagen, dass Nathaniel und Ogieva, also meine beiden Söhne, Voodoo benutzt haben, um zu bestehen, weil das nicht sein kann, dass Leute, die erst 3 Monate in Deutschland sind, besser bestehen als Leute, die hier aufgewachsen sind und geboren sind. Praise the Lord. Ja. Amen. You see, they will call it name. Sie werden, it doesn't matter to us. Sie werden das finden, was sie sagen können. Sie werden Ausreden finden. We know who we are. Aber wir wissen, wer wir sind. I know who I am. Ich weiß, wer ich bin. Song, that beautiful song. Praise the Lord. Halleluja. You see, this man, the king of Syria, you see, was again the king of Israel. And all the time, he always points out to the plan, what to do. But there is a man of God that even they are planning. You see, they are planning in anywhere he can know. He already know what it is. Es gibt einen Mann Gottes, der das, was sie in ihren Gemächern, in ihren Kammern besprochen haben, er wusste es. You know, today the Lord revealed to us what he wants us to know. Heute offenbart uns der Herr das, was er möchte, was wir wissen. We are, our time now is different from this time. Unsere Zeit ist anders als die Zeiten, in der sie waren. You see, now you, it's not what you want, it's what Christ wants for you. Jetzt offenbart Gott nicht das, was du willst, sondern was er für dich will. We'll go there later, amen. He said, and the man of God sent unto the king of Israel, saying, beware that thou pass not such a place, for thither the Syrians are calm down. They are planned. They said they are coming there. Don't go there. Geh nicht dahin. Wir sind auf dem Weg. Oh, Daddy, thank you. Verse 10. And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of and saved himself there. Not once, not twice. The king of Israel, you see, listened to the voice of the man of God. Der König Israels hat Elijah zugehört. You know, there are people that will not listen to the voice of Christ today. Es gibt Leute, die hören der Stimme von Christus. They will listen to the voice of flesh. Sie hören der Stimme des Fleisches. They will listen to the natural man. Sie hören dem natürlichen Menschen. I don't know if you can understand me. Praise the Lord. Hallelujah. You see, here the man of God spoke to the king. Der Mann Gottes hat zu dem And the king listened to him. Der König hat zugehört. And he saved the king. Und es hat den König gerettet. And those people with him. Und sein Volk. Praise the Lord. Hallelujah. Today, when we hear the word of Christ, heute, wenn wir das Wort von Christus hören, we will listen to and act on it. Hören wir darauf und handeln wir danach. Is it the word of Christ that we will listen to, or the word other people are telling us? Wenn wir das Wort von Christus hören und befolgen, oder wenn wir das tun, was uns Menschen raten? We will listen. listen to the voice of Christ. Wenn wir die Stimme von Christus hören. Or listen to the natural man that said, "Don't go there, you will die." Dem natürlichen Menschen zu hören, der sagt, geh nicht dahin, du wirst sterben. You see, the natural is true. Don't go there, you will die. Natürlich, geh nicht dahin, ja, du wirst sterben. But the Lord is saying, you go there. Aber der Herr sagt, geh dahin. Praise the Lord. Halleluja. You see, you now pick and choose what you want. Du musst dich entscheiden, was du willst. Praise the Lord. Halleluja. I cannot make any decision for anybody. Ich kann für niemanden eine Entscheidung treffen. Amen. Amen. You take decision du yourself. Musst entscheiden. It's between you and Christ. Es ist zwischen dir und Christus. If you love to obey him. Wenn du es liebst, ihm zu gehorchen. If you are listening to him. Ihm zuzuhören. Good. If you will not, it's your business. Amen. Amen. Amen. And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of and saved himself there. Not once, nor twice. Not even once, not twice. Nicht einmal, nicht zweimal. Continuously. You know, when we are, you know, when God got you, when, for example, I'm telling you, this is what the word of God is saying. And continuously, you maybe the first time we can listen, the second time, but third time or fourth time, can we continue to listen? Können wir Gott immer wieder weiter zuhören, wenn er uns immer wieder Sachen sagt? You see, will you keep on, will you argue with him or will you keep on listening to him? Willst du mit Gott diskutieren oder wirst du es akzeptieren, was er dir zu sagen hat? I thank God for this king. Ich danke Gott für diesen König hier, der in der Lage war, dem Mann Gottes zuzuhören. Some of us will not listen. Einige würden nicht zuhören. You see? We want to go with our understanding. Wir wollen unserem Verstand folgen. We want to use that. We want to do things with our natural understanding. Wir wollen Dinge mit unserem natürlichen Verstand tun, und das ist aber Zerstörung. You will be destroyed. Du wirst zerstört werden. Praise the Lord. Halleluja. Satan can only work through that natural understanding. Der Teufel kann nur durch dieses natürliche Verstand. He cannot work with the spiritual understanding. Mit dem geistigen Verstand kann er nichts anfangen. He cannot penetrate it. Da kann er nicht eindringen. Da praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So then in verse 11, therefore the heart of the king of Syria was so troubled for this thing, and he called his servant. He was so troubled. Er hatte so viel Sorge. You know when somebody you cannot get that person. You tried and tried to kill, to steal and to destroy, you cannot. But you know you'll be so troubled. Wenn du versuchst, irgendjemanden ständig zu verletzen, weh zu tun und es funktioniert und funktioniert nicht, du wirst irgendwann anfangen zu fragen, wer ist diese Person? Was ist los mit der? If you are in Christ, wenn du in Christus bist is in you, und Christus in dir ist, bist du bedeckt. You are covered. Du bist beschützt. Praise the Lord. Halleluja. Therefore the heart of the king of Syria was so troubled for this thing. And he called the servant and said unto them, will you not show me which of us is for the king of Israel? You know, can you fight? Can somebody fight God? Kann jemand gegen Gott kämpfen? No one can fight him. Keiner kann gegen Gott kämpfen. That's why he said vengeance is mine. Das ist der Gott, die Rache ist mein. You know, when God is fighting for you. Wenn Gott für dich kämpft. Those people that call themselves your enemy, they don't know where the problem is. They will not know where the problem is coming from. Die Leute, die sich deine Feinde nennen, die werden nicht wissen, wo diese Schläge und Angriffe kommen. You see, they will not know where the blows, where die werden nicht wissen, wo diese Schläge kommen. Or the beating, they are coming from. Die Schläge, die sie kassieren, die werden nicht wissen, wo das kommt. Our God is a fighter. Denn unser Gott ist ein Kämpfer. You see, I also thank God for this man of God. Ich danke Gott für diesen Mann Gottes. That is able to hear from God. In der Lage ist, von Gott zu hören. It's not everybody that can hear from God. Nicht jeder kann von Gott hören. Can you get me? Praise the Lord. Halleluja. He can hear clearly from God. Er kann deutlich von Gott hören. He understood the kingdom of God. Er hat das Königreich verstanden. How to function in God's kingdom. Wie wir in Gottes Königreich funktionieren. Amen. Amen. The king was in panic. The Syrian king was in panic. And he now said, who among us? He's not our friend, but our enemy. And in verse 12, and one of his servants said, none, my lord, O king. Praise the Lord. Hallelujah. But Elisha, the prophet. The Bible said we are greater than the prophet. Die Bibel sagt, wir sind größer als die Propheten. But can we hear from God? Aber können wir von Gott hören? Even like Elisha. Wie Elijah hier. Can we hear from God können like wir Elisha? Von Gott hören, so wie Elijah hier? He said, greater than the prophet is here. Ein größerer als der Prophet. Jesus is greater than the prophet. Jesus ist größer als der Prophet. You see, this very time, you see, the Holy Spirit come and go. Zu dieser Zeit ist der Heilige Geist aufgetaucht und wieder verschwunden. But now he lives in you. You carry him everywhere. Du trägst ihn überall. You are going to all the lady everywhere. You see, you carry the Holy Ghost. Bei dir. One third of you is Holy Ghost. Ein Drittel von dir ist der Heilige Geist. One third of you is Holy Ein Drittel von dir ist Heiliger Completely. Geist. Vollkommen. He's not is going to be. He's already Es ist Holy schon. Ghost. Es ist schon der Heilige Geist. Jesus is already there. Jesus Christus ist schon da. You carry Christ everywhere. Du trägst Christus über mir. But for all that is still fear. Aber trotzdem haben wir Angst. And that is fear, I'm going to die. Ich werde sterben. Fear of what is going to happen. Angst vor dem, if I sleep, I will like wake up. Werde ich. That should not be your portion. Morgen früh aufwachen. You see, one third of you, don't remind yourself. Aber erinnere dich daran, wer du bist. Praise the Lord. Halleluja. Remember who you are. Wer du bist. Amen. Satan can bring down the natural person. Der Teufel kann den natürlichen Menschen runterziehen, aber not nicht you. Dich. Not you. Even the old, he could do. You know, look at a man like this, he could do nothing. Gibt's mal einen, okay, so er konnte diesen Menschen nichts anhaben, geschweige denn dir heute mit Christus. Praise the Lord. Halleluja. He said, the prophet that is in Israel, tell the king of Israel, the word that thou speakest in your best chance. Can you about to read it? Just put it. Der Prophet in Israel verrät dem König von Israel alles, was du in der Schlafkammer redest. Is somebody like that not dangerous? Ist so jemand nicht gefährlich? Is somebody, you know, the world today, they don't know. You know, they are pursuing suicide bombers, all this. Die Welt ist hinter Attentäter her und Terroristen. They fear everywhere. Und die Menschen haben Angst vor diesen Leuten. Those who are to fear. Aber die, vor denen du Angst haben solltest, people, sind diese Leute, those hier, that surrender to die sich 100% Christus ergeben, don't hingeben. Bekämpf sie lieber nicht. Don't fight them. Don't sie nicht. Don't make any attempt. Versuch es erst gar nicht. Jesus said, anyone that offend this little one is better for that person to go and kill. Put something here in Matthew. Let's go to Matthew 18. Amen. Matthäus 18. So that for a reminder. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Daddy, thank you. Matthew 18. Matthäus 18. Amen. Amen. From verse 1. At the same time, the disciple unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? Who is the greatest? Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Wer ist der Größte in deinem Reich? How are we going to be the greatest? Wie können wir zu den Größten zählen? How can you become the greatest? Wie werden wir zu den Größten? How to be the greatest? Wie sind wir der Größte? In Christ's kingdom. Im Königreich von Christus. It's not by shouting. Nicht indem wir schreien. It's not by passing in the school. Oder indem wir in der Schule bestehen. You see, number one in the school. And then you see, it's so clever. You see, the greatest. Said the greatest. Der Größte. In the kingdom of heaven. Don't they, people are fighting to be the greatest. Leute kämpfen darum, die Nummer 1 zu sein. They are fighting and laboring and you see working hard to be great, to be the greatest in the family. Damit sie zu den Größten ihrer Familie zählen. To be the greatest in this world. Damit sie zu den Größten auf dieser Welt zählen. What about Christ's kingdom? Aber was ist mit dem Königreich von Christus? That is greater, millions viel größer than this natural world. Als diese natürliche Welt. How many are fighting and laboring to be the greatest? Wer kämpft darum, dort der Größte zu sein? Praise the Lord. Halleluja. God's children are not even laboring to be the greatest. Kinder Gottes kämpfen noch nicht mal darum, dort die Größten zu sein. They don't even know what it is. Sie wissen schon, was God's es ist. God's children, you see, it's not about to be the greatest in Christ's kingdom, but it, for them it is still about to be great, to be the greatest in the natural world. Für viele Kinder Gottes geht es immer noch darum, die Größten auf dieser Welt zu sein und nicht, im, nicht vor Gottes Augen. Wir wundern uns, weshalb Dinge nicht funktionieren. Jesus sagt, der Größte im Königreich Gottes. Wie wir zu den Größten zählen. Amen. Halleluja. And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them. And he said, Verily I say unto you, except you be converted and become as little children, amen? Amen. You shall not enter into the kingdom of heaven. Until you become like Amina's baby. Yes, when we Amina's baby birth, hey, you just here. You know, when that baby is coming here, it doesn't even argue with the mother. Wenn das Baby hinkommt, dann diskutiert es nicht mit der Mutter. The mother just says, ah, come. They're already there. It doesn't argue with the father. Das diskutiert nicht mit dem Vater. You see, when they are going to anywhere, sie irgendwo hinfahren, als wenn sie ins Feuer springen würden, sie wird einfach mitspringen. He said, until you are like erst wenn wir so sind. Until you are converted and not be like that. That is the Lord that controls you. Das ist der Herr, der dich kontrolliert, der dein Leben leitet. He is the reason why you do. You are going and you are coming in. He is alone. Can you get it? Can you see why it's not working for God's children? Siehst du jetzt, weshalb es für viele Kinder Gottes eben nicht funktioniert? How many people know that? Viele Leute wissen das. How many people after that? Leute wollen so sein. What they are after is how to be the greatest. Sie wollen die Größten sein. Sie wollen die Reifsten, Erwachsen sein. It can never work in the supernatural. Aber es kann in der übernatürlichen Jesus Welt funktionieren. Here is telling us how to be the greatest. Jesus sagt uns, wie wir die Größten in der übernatürlichen Because Welt the supernatural will control the natural world. Weil das Übernatürliche It das Natürliche when kontrolliert. You are greater, you are the greatest here. Wenn du hier der Größte bist, dann bist du auch der Größte sonst wo. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them. And he said, Verily I say unto you, that shall you be converted, and become as little children. You know, this baby, Amina's baby, let me Amina's use baby. Our baby here. So that we can understand. You know, when you slap this baby cannot reply. Wenn du das Baby aufweist, kann das Baby dich nicht zurückschlagen. If you beat him, he cannot even beat you back. Das schlägt, das kann ich nicht zurückschlagen. Can you see it? And that's why I say, if somebody slaps you on this side, you give him the other side. Deswegen, wenn dich jemand auf eine Seite schlägt, sollst du in die andere Seite hergeben. You see, a little baby, you see, just baby like that can do nothing. Kann nichts tun. It's 100% the mother. Das ist 100% auf die Mutter angewiesen. 100% the father. 100% auf den And Vater that's what he wants from us. Was will er von uns? So depend on him. Also uns auf ihn verlassen, dass es 100% er ist. Does somebody understand? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He's not us. Some part you are the one, but some part I'm big enough. You know that this our baby can never say that. Dieses Baby kann sich entscheiden, welchen Teil es erwachsen ist und welchen Teil es ein Kind bleibt. Das ist in allem. Ein Kind ist in allem abhängig von seinen Eltern, um zu wachsen, zu trinken, zu essen, zu schlafen, aufzustehen, alles. He says, so also Jesus wants you and me. Und genau das gleiche will Jesus für Can uns. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. But this baby never bother. Winter is coming. Dieses Baby macht sich keine Sorgen über den Winter, der kommt. Winter is coming. Winter what kommt. Jacket am I going? Welche Jacke soll ich anziehen? But they already have jacket for the baby. Amina, aber sie haben schon eine Jacke. Without the baby ein Winteroutfit. Obwohl das Baby nicht gefragt hat. We're fasting and praying. Give me jacket. Buy me jacket. Und fasten. He doesn't need to fast and pray to obtain for the bottle. Es muss auch nicht fasten und beten, um gefüttert zu werden. Praise the Lord. Halleluja. You see, remind yourself of this baby. Erinnere dich ständig an dieses Baby. You see, if things are bothering you, don't remind yourself. Wenn of Dinge this dich baby. Stören, erinnere dich an dieses Baby. I see yourself as just this baby before Christ, that He is your Father, He's your everything. He's not talking about the natural parents, talking about himself alone. Es geht hier nicht um die natürlichen Eltern, sondern um er allein, Jesus Christus. He's the natural man that is so wicked. Wenn der natürliche Mensch, der so bösartig ist, auf sein Kind aufpassen kann, wie viel mehr kann dann Gott auf seine Kinder aufpassen, der Liebe ist? Praise the Lord. Halleluja. What about Christ that is love? Was denn mit Christus, der Liebe ist? We are not talking about our baby here. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verstehe das Königreich von Jesus Christus. Verstehe sein Königreich. Es ist Teil vom Verstehen. Dass du sein Baby bist. Er passt auf dich auf. Das ist deine Freude. Du musst nicht anbetteln. Er passt einfach auf dich auf. Verlass dich auf ihn. Aufzustehen und zu schlafen, ist alles hängt von der Mutter. Dich umzuziehen, aufs Leben zu kommen, alles hängt von deinem Essen ab. Und es diskutiert nicht. Wenn du es schlägst, es wird nur weinen. Es kann nicht zurückschlagen. Aber wenn jemand reif ist und dir schlägt, wenn deine Augen schon geöffnet sind zum Bösen, wirst du zurückschlagen. Adam und Eva. Ihre Augen waren geöffnet. It was open to Christ before. It can be open to Christ. It can be open to evil. Sie waren vorher offen gegenüber Christus, aber they were naked. Sie waren nackt vorher. You see, they were naked before. Sie waren vorher nackt. You see, right? He said they could not see it. Und sie konnten es nicht sehen. Why? Because their eyes was on God. Weil ihre Augen auf Christus gerichtet sind, auf Gott gerichtet sind. Wenn deine Augen auf Christus sind, egal welches Problem, du kannst es nicht mal sehen. Du siehst die Nacktheit nicht, du siehst das Problem nicht. Aber wenn deine Augen von dort entfernst, wenn du deine Augen von Christus wegnimmst, ist, wenn du deine Probleme siehst und versuchst, sie auf eigene Weise zu lösen. Wenn du das Problem siehst, but if you are alive, you see Christ. Christ solved the problem. Aber wenn du Christus siehst, löst er das Problem. Praise the Lord. Halleluja. Take your eyes away from those problems. Nimm deine Augen weg von diesen Problemen. Allow him to be your focus. Lass zu, dass er dein Ziel ist. Allow him to be your goal. Dass er dein Ziel ist. He is the one to solve it. Er ist derjenige, der es lösen soll. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 4 of Matthew 18. He said, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. How to be great in Christ's kingdom. Wie wir groß sind im Königreich von Christus. How to be great in the kingdom of heaven. Wie wir großartig sind im Königreich Gottes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. It's different. You need to be great in this world, in the natural world, you see. You see, God's children want to be great. They want to be great in the natural world and not great in the kingdom of God. Kinder Gottes wollen großartig auf dieser Welt sein, aber nicht großartig im Königreich Gottes. They want to be in the kingdom of heaven and have the greatness of this world in the kingdom of heaven. Aber sie wollen im Königreich Gottes sein, aber wollen den Erfolg und den Ruhm von dieser Welt haben. You see, there is greatness in the kingdom of heaven. Aber es gibt Erfolg im Königreich and Gottes. You have to know how. Aber du musst wissen, wie. He said, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest. You see, humility. Demut. To humble. Sich demütigen. To humble like this sich baby. Zu demütigen wie dieses Kind. That when you are somebody's life, you cannot even stand schlägt, du kannst nicht zurückschlagen. When somebody beats you, you cannot even stand back. Du kannst nicht zurückschlagen. Because you cannot even come back. They ask who is your Jesus, maybe you cannot even explain. Sie fragen dich, wer ist dein Jesus? Believe aber du kannst, Jesus. Du kannst es nicht erklären, aber du glaubst dennoch, dass es er dein Jesus ist. You know that you cannot even explain. You know, because that's not me, he's not your father. Nur weil du es nicht erklären kannst, you nur weil du es nicht in Worte you know, this baby, they ask him, who is your father? Because he cannot even explain. That does not mean my children are not the parents. Dieses Baby, wenn du dieses Baby fragst, wer ist dein Vater, wird es nicht den vollständigen Nach- und Vor- und Nachnamen sagen können. Aber das heißt nicht, dass es nicht zu Alberto und Amina gehört. Amen. Amen. You know, they cannot, sometimes they ask you questions. Dann stellt man dir Fragen und du kannst keine Antwort geben. But you still say, he is my father. Aber sagst dennoch, er ist mein Vater. He is my Lord. Er ist mein Herr. Praise the Lord. Halleluja. Amen. And whosoever shall receive one such little child in my name, receive me. Praise the Lord. Hallelujah. You see, know who you are. Wisse, wer du bist. Whoever received this little child, wer auch immer dieses kleine Kind akzeptiert, me. akzeptiert mich. Whoever is who humble, you see, once you not see Christ, you not Christus siehst, you see, you humble yourself before Christ. Demütigst du dich vor Christus. Whoever receive you, receive Christ. Wer dich akzeptiert, akzeptiert Christus. Daddy, thank you. Can you understand it? Praise the Lord. Hallelujah. But whosoever shall offend one of these little ones, which believe in me. You know who want to fight this baby? This baby, we can't kill. Children, Amina and Abato, they are here to fight. Amina and Abato, bereit zu kämpfen. That's what it is. They are here. Die sind da. You see, because they are there to protect this baby. Sie beschützen das Kind. So also we are to Christ. Und genau sind wir für he Christus. Is the one to protect er ist derjenige, der uns beschützen sollte. Praise the Lord. Hallelujah. You see, he is the one that er ist derjenige, der uns beschützt. You see, we cannot fight for ourselves. Wir können nicht für uns selbst kämpfen. We cannot revenge. Wir können keine Rache. You see, but the Lord said, vengeance aber der Herr to sagt, me. Mir gehört die Rache. He said, vengeance belongs to mir me. Gehört die Rache. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, but whosoever shall offend one of these little ones, which believe in me, it will be better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. It's better for you to die. Es ist besser für dich zu sterben, than to offend anstatt einer dieser ones. You know, we can tell this. Verärgern. We can say this to the unbelievers. Wir können das zu den Ungläubigen sagen. But what about when we are offending one aber another? Was, wenn wir einander verärgern, Anstoß geben zur Sünde? When we are offending one another, wenn wir einander verletzen, was passiert dann? See, different ways that we offend. We are, you know, some just love to offend one another. Also Leute, lieben es einfach, einander zu verletzen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, here is not only for yourself. Das geht nicht nur für die you see, Ungläubigen, but for you also. Aber auch für dich. You see, learn not to offend one another. Lernt einander nicht zu verletzen. Instead, be there for one seid another. Lieber da für einander. To help one another. Zu helfen. Just like two today. Genau wie two heute. Praise the Lord. Hallelujah. After, you know, that of the victorious news has come. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, be there for one another. Seid da für einander. And not offend one another. Verärgert einander nicht. Woe unto the world. Wehe der Welt. Verse 7. Because of offenses. For it must be, need be, that offenses come. But woe to that man, by whom the offense cometh. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. I don't want Jesus to woe me. Ich möchte nicht, dass Jesus mich damit meint. I don't want to offend any. Ich will niemanden verärgern oder verletzen. That is not my portion. Das ist nicht mein Ziel, das ist nicht mein Zweck. Praise the Lord. Halleluja. He said, woe unto those. You see, that offense, you see, wherever the offense is coming from, whoever, from whoever. Von wem auch immer dieser Anstoß believer kommt. Or unbeliever. Ungläubiger oder Gläubiger. Praise the Lord. Hallelujah. Therefore, if your hand or your foot offend thee, cut them off and cast them from thee. It is better for thee. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You see, which part of you that is giving you problem to take you away from Christ's kingdom, take it out. Der Teil von dir, der dafür sorgt, dass du nicht ins Königreich Gottes, dass du dort nicht leben kannst, funktionieren kannst. Nimm es weg von deinem Leben. Heute ist es so schwierig für Kinder Gottes, das wegzulegen. Wir sind an das Natürliche gewöhnt. Wir wollen nicht im Übernatürlichen leben. You see, wow, you know. All countries, they have their laws. Alle Länder haben ihre Gesetze. Jedes Land hat sein Gesetz. Und du folgst ihren Gesetzen und ihrem System. Genauso ist auch Christus. Er hat sein eigenes System. Und erst wenn du diesem System nachgehst, bringt es dir etwas, sonst ist es alles vergeblich. Praise the Lord. Hallelujah. You see, he has his own system. Er hat sein eigenes System. It is saved by humility. Durch Demut. Like a baby. wie ein Baby. That you are not the one to pick and choose where to go. Du bist nicht derjenige, der entscheidet, wohin du gehst. You see what to do. Was du tust. You see, it's not the husband that is to choose. Nicht dein Ehemann sollte entscheiden, was in der Familie passiert. It's not the wife that is to choose. Die Frau entscheidet, was passiert in der Familie. Sondern Christus allein. The word of God. Das Wort Gottes. Gottes Wort. You wonder why things are not happening. Well, you know why you cannot give God the victory. Wir wundern uns, weshalb der Sieg nicht da ist. You know, people want to fast and pray. Leute wollen fasten und beten. It's no longer about fasting. You know, here Jesus did not mention anything about fasting and prayer. Jesus hat hier nichts über Fasten und Beten gesagt. Er sagt, demütige dich. That's how to be the greatest. So sind wir die größten im Königreich. Today in the natural world, people fight to be the greatest. Heute in der Naturwelt kämpfen. They labor in the school. They go to school. You know how we go to school day and night. Ihr wisst, wie wir Tag und Nacht. When we go to school and when we come and we read and study. Study, even for years upon years. Jahrelang. To become doctor, to become professor, opfern, whatever you want to um be. An diesen Punkt zu kommen, den wir dann diesen Titel uns erarbeitet haben. Yes, it is this world system. Yes, das System dieser Welt. Christ has his own system. Aber Jesus Christus hat sein eigenes System. He said you are to be like this baby. Und er sagt, wir sollen wie dieses Baby sein. That is when it is then you are the greatest. Dann gehen wir zu den Größten. You see, how many people want to be the greatest in his kingdom? Wie viele Leute wollen die Größten in seinem Königreich sein? You see, you are the greatest in the kingdom. You cannot have his kingdom. Erst wenn du der Größte im Königreich bist, hast du dein Königreich. You cannot have anything there. Erst dann hast du dein Königreich. You know, people always say that Christ's kingdom, you see, God is so difficult to understand. Leute sagen immer, dass Gott so schwierig ist zu verstehen, aber es ist einfach. It's so simple. Just es ist einfach. Humble yourself. Demütige dich vor dem Heiligen Geist und er wird anfangen, die Dinge beizubringen. We start revealing things to you. Anfangen, die Dinge zu offenbaren. They are just revelation from him. All das sind Offenbarungen von ihm. Das ist von Pastoren gehört. They are coming directly from him. Das kommt von ihm allein. Like a man that came here the other time. He said all this undiluted word of God that is coming out from here. Er sagt, das Wort Gottes, was er hier hört, ist einfach ungefiltert. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You see? His kingdom is so wonderful. Sein Königreich ist wundervoll. You see the joy, there is joy there. Es gibt Freude there dort. There is peace there. Es gibt Frieden dort. There is everything. You see everything in this world, they are there. Alles. God is victory. What the natural world called blessings, they are there. Was diese Welt verfälscht hat, ist im Natürlichen. There is also suffering there. Im Königreich Gottes. Yes, also suffering there. Auch Leid gibt you es. You can be there and be suffering. Du kannst im Königreich Gottes sein und leiden. Und leiden und es versuchen wegzulächeln. You see, you can be a child of God and nothing is working nichts for you. Funktioniert für because dich. You are the one that is your Lord. Weil du derjenige bist, der you are the one that is the master of the family. Du bist der Drahtzieher. Du bist der Kopf der Familie. You better allow Jesus to be the master of the family. Lass zu, dass Jesus der Meister dieser Familie ist. You see? Especially husbands. Besonders Ehemänner. They want to be the head of the family. Sie wollen der Kopf der Familie sein. To leave that head. Aber dieser, so difficult diesen for them. Titel abzulegen, pride. Ist schwierig für sie wegen pride Stolz. In their Stolz in ihrem you Leben. See, pride that makes Satan left. That Satan was driven from heaven. That God drove him out of heaven. Dieser Stolz, der auch dem Teufel zum Verhängnis wurde. You see, Satan fell from heaven because der Satan of pride. Ist gefallen aus Stolz. You see, and that same pride is in homes today. Und dieser Stolz ist auch in Familien. Today, especially the man. Besonders der Mann. Praise the Lord. Halleluja. Or especially the breadwinner. Oder die Person, die das somebody meiste Geld verdient. Oder die Person, die überhaupt das Geld verdient. It can be man, it can be woman. Kann der Mann sein oder die he Frau. Es kann person, play God. Kinder sein. He play not play God. Diese Person spielt he sich schon auf. The Alpha and Omega of the family. Sie ist dann Anfang und Ende der Familie. Aber diese Familie wird you zerstört. Du kannst Christus nicht ersetzen. Allow Christ to be in his position. Lass du, dass Christus seine Position hat. Demütige dich vor Christus. That's how to be the greatest. Und so sind wir die Größten. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Please go and read it yourself. From beginning to the end of that of this chapter is very very interesting. You see, today we cannot take it out. He said, "If your eye offend you, take it out." Matthäus 18 liest sich das durch als Hausaufgabe. You see, if your eye, if your arm, you see, if who is close, you know, your husband is not even as close as, it's not closer to you than your arm. Dein Ehemann ist dir nicht näher als dein Arm. Your wife is not as close to you. You know, we want to play one. We are one. Wir wollen so tun, als ob wir eins sind. Evil, we are one. Wenn es ums Böse geht, sind wir eins. You see, when we come to good, wenn we es are Gute, one. Ums Gute geht, sind wir nicht eins. You see, we want to play one. Wir wollen eins what spielen. My husband says, das, was mein Ehemann sagt, says, das, was meine Ehefrau sagt. What about what Christ is aber saying was ist to eigentlich you? Mit dem, was what Jesus about sagt? The voice of God? Was ist mit der Stimme are Gottes? You hearing? Are you listening to that voice? Und gehörst du? Praise the Lord. So therefore, if your hand or your feet, verse 7, or your foot offended, cut them off and cast them from thee. It is better for thee to enter into life, heart or maid, rather than being two hands or 2 feet to be cast into everlasting fire. Here is not just talking about the end result. Es geht nicht um das Endresultat. Hell or heaven. Himmel oder Hölle. It's talking about your decision. Es geht auch um deine Entscheidung the jetzt. Decision you are going die Entscheidung, to die du jetzt treffen wirst. Lass lieber zu, dass es Christus alleine ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Take away what is not of Christ. Nimm das, was von Christus ist, weg. Take away what is not coming from him. Nimm das weg, was nicht von ihm kommt. Reasonable. Vielleicht sieht es it may even logisch be aus, vielleicht ist es sogar besser. It may even be greater. Vielleicht ist es größer. Let's just let it be Christ. Das ist, was Christus ist. Praise the Lord. Halleluja. Please go back to 2 Kings 6. 2. Könige 6. We are in verse 12. 2. Könige 6, Vers 12. And one of his servants said, "None, my lord, O king, but Elisha, the prophet." Again, we are greater than the prophet. Nochmal, wir sind größer als die Propheten. That is in Israel. Tell the king of Israel the words that thou speakest in your bedchamber. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this time we see it so great. This Elisha relationship with God. Wenn wir diese Beziehung zwischen Elijah und Gott sehen, ist das für uns erstaunlich und etwas, but the Bible said that was wir bewundern. This time of us is the greatest. Und die Bibel sagt, das, was wir heute haben, ist größer als das. You see, this, you know, here people we want to have here. Wir wollen auch so rather eine than what haben, you have now. Anstatt das, was wir you heute know, when haben. Somebody is speaking in his best chamber, you just be hearing in your toilet. Das, was jemand im Verborgenen sagt, du einfach weißt. Once you cough, you say, ah, it's coughing. Somebody is coughing in Düsseldorf, you are hearing here. Du hörst, wie jemand in Düsseldorf or in wherever, you see. And you are just there, you don't whatever is happening there, you are hearing. Du hörst das, we was deine Nachbarn in ihrem Haus flüstern. Wir wollen das auch. And today, that is what Christianity is all about. Aber heutzutage, darum geht es um Königreich von Christus, um Wunder. Und oh, we need to know just the truth. Aber das, was wir einfach nur wissen sollen, ist die Wahrheit. Und die macht uns frei. Praise the Lord. Halleluja. See, this period and this time we are, now diese Zeit are und die Zeit damals here ist gleich. Is signs and wonders. Hier ging es um Zeichen und Wunder. Somebody was like this. That is what is it's destroying Africa today. Aber I don't das know if Asia is like that. I don't know. Das but zerstört zum Beispiel Afrika. You see, pastors, they are looking for ways to sit here. Pastoren wollen, sind bereit, alles zu opfern, um einfach in der Lage zu sein, Übernatürliches zu wirken. Sie wollen Dinge über dich wissen, was du gegessen hast, so wie deine Konsumation. Dinge über dich wissen, um als Magier oder als Helden dazustehen. Aber darum geht es nicht im Königreich Gottes. Im Königreich von Christus geht es nur Christus. Der Heilige Geist wird Jesus offenbaren und nicht about vision anderes und nicht irgendwelche Visionen. I said what he wants es war ein, to know. Er möchte, dass du das weißt. What the Holy Ghost wants for you. Das, was der Heilige Geist für dich will. If you have relationship with the Wenn du Beziehung hast mit dem Heiligen Geist, he will want you to know, will er, dass du Dinge vorher weißt, und das wird er dir zeigen. Praise the Lord. Amen. And he said, go and spy, verse 13. 13. Where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, behold, he is in Dothan. Therefore, send he thither horses and chariot and a great host. And they came by night and compassed the city about. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the natural can fight. Das natürliche, but they fight with natural things. Aber sie kämpfen mit natürlichen Dingen. The natural can fight. Das natürliche kann kämpfen. They only depend on their horses, their aber sie chariots, verlassen sich auf ihre their soldiers. Pferde, auf ihre Streitwagen, auf ihre Soldaten. You know, they depend on the natural things. Sie verlassen sich auf das Natürliche. When and when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariot. And his servant said unto him, alas, my master, how shall we do? Praise the Lord. Hallelujah. Again, remember, we are of two worlds. Wir gehören zu zwei Welten. There is the supernatural world. Es gibt die übernatürliche Welt. There is the natural world. Die natürliche Welt. We have to understand that Christ's world is not a natural world. Wir sollten verstehen, dass die Welt von Christus keine natürliche Welt ist. World. Es ist eine übernatürliche Welt. Where the Lord is the doer. Wo der Herr, der Macher ist. And not you. Und nicht wir. You see, it's not the old you. It's es ist das alte Selbst und das neue Selbst. This is the new you. Das neue Selbst. That is now the doer. Das ist jetzt der Macher. Praise the Lord. Halleluja. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host of, you see, the natural man, you see, the servant was a natural man. Der Diener war ein natürlicher Mensch. He could see the army. Er konnte die Armee sehen. Problem. Es gab Probleme. He could see that there's a problem. Er konnte sehen, dass es Probleme gibt. What brought the problem? Was hat das Problem gebracht? The word of God. Das Wort Gottes. It's the same word of God that brought the problem. And it's the same word of God that will solve the problem. Es ist das Wort Gottes, was das Problem gebracht hat, und das Wort Gottes, was auch dieses Problem lösen wird. You see, the word of God brought it. Das Wort if the word of God bring anything, allow the word of God to finish it. Lass auch zu, dass das Wort es zu Ende bringt. Don't start with the word of Fang God and Gottes end up Wort with you. Und ende mit dir selbst, flesh, mit dem Fleisch. Can you get it? You know this. Why did the king of Syria send this his fighter to the king of Israel? It's because what the man of God was revealing to the king of Israel. Wieso hat der syrische König Soldaten zum israelitischen König geschickt? Wegen dem, was der Mann Gottes dem König gesagt hat. They will fight you for the truth. Sie werden sich wegen der Wahrheit kämpfen. They will go and they will fight you. They will be against you because you are telling sein, them the truth. Weil du ihnen die Wahrheit sagst. They will fight you. There will be problems. You see, there will be problems. But don't be afraid of anything. Praise the Lord. Hallelujah. See, don't be afraid of anything. Just like Elisha here. He was not afraid of anything. Elisha knew and understood how to function in both worlds. Wie man in beiden Welten funktioniert. He knows how to function in both worlds. Er weiß, wie man in beiden Welten funktioniert. Und in der übernatürlichen. He could see more in the supernatural world than the natural world. Er konnte mehr sehen als in der natürlichen Welt. Do you know how you know that? Wisst ihr, wieso? Which part bothers you? Was macht dir Sorgen? You see, well, which part? You see, the part that is more heavier in you will bother you. Der Teil, der dir am wichtigsten ist, wird dir auch am meisten Sorgen machen. If the doctor say you are going to die. Der Arzt sagt, du wirst sterben. You know, if the word of God say you shall live. Das Wort sagt, du wirst leben. You see, if you are afraid. Wenn du Angst hast. It means that part, the part of you shall die. Heißt das? Is more heavy in your heart. Das, was der Arzt sagt. That's where your treasure is. Dass dieses Todesurteil, dieses vermeintliche Todesurteil, die wichtiger ist als das, was Jesus Christus über dich sagt. Die Nachricht, die du hörst. You see, right, you know you go to them and ask them. Du gehst dahin und fragst. Instead of going to Christ and ask Christ. Anstatt zu Christus zu gehen. Why am I to do it or not? Soll ich es tun oder nicht? Is this from you or not? Ist das von dir dann you are going, you want to walk by flesh. Wir wollen durch das Fleisch. I thank God for Elisha. Aber ich danke Gott für Elisha. He was he knew Christ God. Let me say God's kingdom. Er kannte das Königreich. How he knows? He understood. He understood it. How to live there. Wie man dort lebt. And that's what we are learning now. Das lernen wir how to understand how to live in Christ's kingdom, lernen. In our kingdom. Where we belong. We don't belong to the natural. Praise the Lord. Hallelujah. You see, we don't belong to the natural. We belong to this very place. You see, the kingdom of Christ. It's like we have, you know, we have been here in Deutschland for years upon years. Some of us are born here. And you know, we are from Africa. Some of us from Asia. And you know, but where do you belong today? You belong here. You see, you are now here. You see, you obey the rules and regulations here. You see, you follow the system here. You cannot bring the system of Africa to this place. You cannot. The rules, you are not changing their government to everything here. They have their own place. They have their fix it. You cannot change it. Du kannst nichts daran ändern. You just know it and du follow weißt it. Es und du gehst so also is Christ's kingdom. Genauso ist das Königreich Gottes. You see, his kingdom is, I see, he wants us to be the greatest. He wants us to be great. Er möchte, dass wir groß and sind. He taught us how to be the greatest. Er zeigt, wie wir die Größten sind. Matthew 18, praise Matthew the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Vers 16. Vers 16. You know, if you are not, if you don't know how to go into the spirit world. Und ich weiß, wie man in die geistliche Welt geht. If you don't know how to go to the spirit world. Und ich weiß, wie man in die geistliche Welt geht. You will be in panic. Wirst du Panik haben. To go into the spirit world is to follow the in die geistliche Welt zu gehen heißt in das that's how we go into our spirit world. Evangelium von Jesus Christus zu gehen. The gospel of Christ is not das a Evangelium natural von Christus world. Ist keine natürliche Welt, sondern die übernatürliche Welt. Word that I speak unto you, their spirit, their life. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. And we live there. Wir leben dort. Now we have to know how to live there. Wir sollten wissen, wie. You see, all the time, you see, it's not just visiting. Nicht nur zu Besuch dort you sein. See, if you keep on visiting there, visiting there, and visiting. You see, if you keep on visiting there. Diesen Ort nur besucht. You see, there is a time we call when things happen. Die Zeit kommt, wenn etwas passiert. And somebody have to remind you. Niemand muss daran erinnern, wer du bist. You see, you have to need somebody. You see, God's children have to remind you. Instead of, you know, I know it's better when somebody will remind you than you forgetting everything completely. Ich weiß, es ist besser, erinnert zu werden, als gar nicht mehr daran zu denken, an Gottes Wort. When you live there, I continue to live there. You don't need anybody to even remind you. Aber wenn du im Königreich Gottes lebst, when things come, wird dich niemand erinnern müssen, was du zu tun hast. If you live there, continue to du dort lebst und weiterlebst. Wenn du nur das Königreich besuchst. You see, somebody knows, it's as if you have to be pulled, to be so, to be pushed to go there. Es ist so, als ob du mitgeschliffen werden musst. Some of us, that's our life today. Einer von uns, so leben wir. To be pushed to go there. Wir werden mitgeschliffen. You preach and preach and preach and say the same thing. The next week they are coming with something else. They are coming with complaint. They are coming with that. We are coming with that. Praise the Lord. Neue when Sorgen, are we going to learn to live in neue the spirit Frage, world aber wann of Christ? Lernen wir in der geistlichen Welt von Christus and zu leben? Never, you know, instead of quoting other people, why don't we quote Christ? Anstatt andere Leute zu zitieren, deshalb zitieren wir nicht Gottes Wort. Instead of quoting people, this one said this is what is happening there. The other one said, why don't we go to the another? Wieso gehen wir nicht in das Wort? Und fragen uns, was Jesus über mich sagt. Dass egal wo ich bin, er ist in mir und ich bin in ihm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. How the answer? Fear not. I love that. I love that. Can everybody just read there together? Vers 16. Amen. Amen. Want to go. Er sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Ah, very clear. Ah, I will be saying it off now. Praise the Lord. Hallelujah. And he answered, fear not. Why should I be afraid of anything? Why should I be afraid of anything? If I have Jesus. Wenn ich Jesus habe. You see, if I am not a natural man. Ich kann natürlich Mensch bin. Yes, natural people can happen to them. Yes, kann natürlich Mensch sein. That's your natural. Aber sind wir natürlich? I don't know about you. Ich weiß nicht, was bei mir im Pass steht, aber I can steht, talk about myself. Dass ich übernatürlich like bin. Like that book said, he said, for my house and for me and my house, you see, for I can only talk for myself, that, you know, like Elisha was not bothered. Wie es im Prediger, glaube ich, steht, dass für mich und mein Haushalt, wir werden dem Herrn dienen und folgen. It's just following the word. Wir folgen following dem Christ. Wir folgen Christus. The gospel wir folgen dem Evangelium. I don't know about you. Ich weiß nicht, was bei dir. Du hast das Recht, to choose the world. Dich für diese Welt, für diese to Hölle, für alles zu entscheiden. Dich nach der Welt zu richten. This world nach der of the Angst dieser Welt you move by the fear of this world. Dich von dieser Angst bewegen und formen zu lassen. He said, fear not. Fürchte dich nicht. I love it. Fear not. Fürchte dich nicht. For they that be with us. Denn die, welche bei uns sind, more than they that be with them. Sind zahlreicher als die, if welche we bei understand uns sind. This, wenn wir das verstehen, we will not be afraid of werden wir keine Angst haben. We will not question God. Wir werden Gott nicht in Frage you see, stellen. Elisha did not question God. Elijah hat Gott nicht he just in Frage believed. Gestellt. Er hat einfach geglaubt. He just believed. Er hat einfach he geglaubt. Er hat Gott geglaubt. If Elisha can say, you see, if you can have, if you can have mountains, he said, behold, the mountains was full of horses and chariots of fire round about Elisha. If Elisha can have that, what you have today, the Bible said, is greater. When Elisha ein Berg voller Engel haben kann. Need? Dann haben wir mehr, aber glauben wir das? Wir tun so, als ob wir glauben. Aber wir glauben nicht. If we really believe, wenn wir wirklich glauben, until you believe, dann wenn wir glauben, you can never have it. Dann haben wir es auch. No wonder things are not working. Es ist kein Wunder, dass Dinge nicht funktionieren. Wir arbeiten immer noch wie die Ungläubigen. Das, was ihnen zustößt, yeah, because you never believe. Weil wir nicht glauben. You pretend to believe. Aber so tun, als ob wir glauben. Coming to church is not believing God. Aber zur Gemeinde kommen heißt nicht, dass wir glauben. To church, they never viele kommen zur Gemeinde, aber sie glauben nicht. Let me go there so that they see me. Lass mich dorthin gehen, damit sie mich sehen. But do we really believe? Aber glauben wir wirklich? Praise the Lord. Halleluja. If the old can say this, wenn das Alte das sagen kann, that fear not. Fürchte dich nicht. Can we say that to ourselves können wir das auch zu uns selbst sagen? I am not afraid. Dass ich keine Angst habe. Can I say that to myself? Kann ich das or sagen? Can I say that to my husband, kann ich das meinem wife, Ehemann sagen? Kann ich meiner Ehefrau sagen? Kann ich es meinen Kindern sagen? But the slightest thing, we already lay blame, pointing oder the fingers of blame. Bei der kleinsten you Sache we should go. Fange ich an, see you now. Mit dem Finger auf die Leute zu zeigen. Zu sagen, du warst die Person, die es gesagt hat. Ihr seid die Leute, die es gesagt haben. You are the one. Du fängst sogar an, dir selbst Schuldgefühle zu machen. Yourself, you yourself, you know, I just know that it's you see, you are just complaining. You see, Elijah chose God. Elijah hat sich für Gott entschieden. And there is a problem. Und es gibt ein Problem. Let upon all, he says, aber dennoch, sagt Gott, fürchte dich nicht. You see, he chose God. Er hat sich für Gott entschieden, the king the word of God. Indem er dem König Gottes Wort gegeben hat. He knows he was going to bring problems. Er wusste, es wird Probleme bringen. Can somebody understand that? He knows he was going to bring problems. Er wusste, es wird Probleme bringen. He was not even surprised. Er war nicht verwundert, to see the Syrian army. Die syrische Armee zu you sehen. Know, when God sends you, it's not wenn Gott dir schickt, butter. Wird es nicht Brot und Butter bringen. You. Dort, wo er dich we know what happened when we went to embassy. Wir wissen, was passiert ist, we als know wir what eine happened. Botschaft it was not bread and butter. Es war nicht Brot und Butter. But victory. Aber he der said, Sieg. Before any problem, we vor already dem Problem have haben wir den Sieg schon. Praise the Lord. Halleluja. Elisha, he knew that there Elijah was wusste, going to be a problem. Dass es Probleme geben wird. It's a matter of time. Es ist eine Frage der if Zeit. You choose God, wenn du dich für Gott entscheidest, wenn du dich für Christus entscheidest, es wird Probleme geben. It's a matter of time. Es ist eine Frage der But Zeit. That does not mean you don't have it. Aber es heißt, dass du nicht den Sieg hast. Amen. Amen. And Elisha prayed. Verse 17. And said, Lord, I pray thee, open his eyes. horse eye was as big as the saucer. Ich sag euch, diese aufrichtigen Typen waren groß. So was groß, as big as wie Billardkugeln. Was so big? That's my eyes was already open and so big. Die waren offen und groß. But he could not see. Aber er konnte es nicht sehen. That is the natural man. The natural man cannot see the gospel. Der natürliche Mensch kann das Evangelium nicht sehen. It's always about flesh. It's always about what this one is saying. What do you want? We want to. We go. Elijah did not go to anybody. Aber Elijah ist zu niemandem. Let us go to somebody and ask. Lass uns jemanden gehen about und fragen. The kingdom of God. Über das Königreich Gottes. He just said, "I believe." Er sagt, I believe what God said. Ich glaube das, was Gott sagt. Praise the Lord. You see, we go to computer and we say, is it true? Is it? We are checking and checking and checking and checking and checking and checking and checking. Why don't you? You know, like Elijah did not need to go there. Elijah muss nicht dorthin gehen. He already know who he is. Er wusste schon, wer er ist. Amen. Can we be radical? That's what the Bible calls radical. Das radical is not fighting. Radikal, dann heißt nicht, dass man sich he's schlägt. Believing Christ no matter what. Anzündet, sondern dass man Gottes Wort glaubt, egal was. That no flesh, no five senses can deceive you. Dass die fünf Sinne dich nicht betrügen. The five senses can be so good, so wonderful, but they cannot deceive sein, aber es kann dich nicht in die Irre leiten. Du entscheidest dich für Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man and he saw. Some of us, we need that prayer. But our eyes will be open to see the word of God, to see the gospel of Christ. Some of us. After years upon years, nach Jahren, über Jahren, Gottes Wort hören. Wir brauchen das Gebet immer noch. Es ist traurig. When are you going to believe? Wann werden ich glauben? You are so occupied with doubt. Aber wir sind umgeben von you can see it. Everybody can notice it. Jeder kann erkennen. You are just beating with doubt and doubt. Dass man voll von Glauben und Zweifel und Angst ist. Praise the Lord. Halleluja. Let us listen to the voice of God. Lasst uns. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses. You know, Elisha, daddy, he walked by what he did not see. Elisha ist nach dem gegangen, was er nicht gesehen hat. He only believed. Believed the truth. Der Wahrheit geglaubt. He did not need to just say, let me see, chariot, let me see. Er muss es nicht sehen. The gospel of Christ is already the chariot. Das Evangelium für Jesus sind diese he's already my victory. Soldaten, die hinter mir stehen. He's already my protection. Das ist mein Schutz. I don't need protection upon protection. You see, Schutz über you see where the protection, what will protect me? Whatever what problem come around, you see why? You see what will protect me? The nature, you know, the nature, you know, the nature have their own weapon. Das natürlich hat seine eigene. They have their own protection. Seine eigenen Waffen, they have their own chariot, ihre eigenen Schilde, ihre eigenen Helme, their own army, ihre eigene Armee. See, they have their own info. Sie haben ja ihre eigene Info. For protection and all. Um sich zu beschützen. You see, all Elisha needed was just God. Alles was Elisha the word of God was enough. Alles was auch David brauchte, war Gottes Wort und es hat when are we going to learn? To learn. Dann werden wir lernen the life that Christ und leben, das Leben führen, was Jesus Christus für uns hat. He have his own kingdom. Er hat sein eigenes System, is own sein eigenes System, sein eigenes praise Wege. The Lord. Halleluja. He said, "What's round about Elisha?" They were round about Elisha. Sie waren rings um Elijah her. You know you can count Syria's army, but du konntest you cannot count schon nicht zählen, aber das konntest du nicht zählen. Your spiritual eyes need deine to Augen, open. Deine geistigen Augen müssen geöffnet the werden. Spiritual eye we use to believe the word of God. Das sind diese Augen, mit denen wir Gottes Wort glauben, das Evangelium von Christus. Without the spiritual eye, ohne die geistigen Augen wirst du niemals glauben, du wirst zweifeln. Es ist eine Frage the der Zeit. Wenn Probleme kommen, wirst du zweifeln. Aber ich danke Gott für Elijah. Er war in der Lage, immer noch zu glauben. Auch wenn man es vorher sehen konnte. Und keiner konnte seine Armee zählen. Let it just believe. Aber er hat geglaubt. You know the army. You see the army. You see this chariot. The full of horses and chariot. You see there we are a chariot of fire. There we are already there before that man's eyes were opened. Wisst ihr, dass diese Rosse und dass diese Pferde und dass diese Soldaten schon, diese Engelssoldaten schon vorher da waren. Sie sind Elijah überhin gefolgt. Praise the Lord. You see, they don't follow Elisha everywhere. Er folgt, sie haben einfach Elijah überhin gefolgt. They follow Elisha everywhere. It's not okay because this man's eyes is open. Let those things, let them just come now. No, they were there before this man's eyes. Sie waren da vor dieser. They follow Elisha everywhere. Die Augen des Knaben geöffnet worden sind, waren diese Soldaten, diese Engelssoldaten schon bei ihnen. Can we understand that? Can können wir das verstehen? Können wir das glauben? Why should we be afraid like the dead? Wie sollten wir Angst haben wie die Toten? The dead people are afraid. We are afraid. Toten Menschen haben Angst. They are bothered. They are laboring to get things. They are working hard for things to work. Sie kämpfen hart, damit Dinge so funktionieren. Und genau sind auch Kinder Gottes. When are we going to Wann werden wir glauben? Wann werden wir an ihn glauben? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Even Elisha's world and our world, they are not the same. Selbst unsere they're still different. Welt und die Welt von Elijah ist nicht gleich. As great as his world was. Our world is greater. Egal wie groß seine Worte waren, unsere Worte sind immer noch größer. Though it was so great. Look at just look at somebody commanding. Look at how he commanded them in verse 18. In Vers 18. He said, and when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, smite these people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness, according to the word of Elisha. Und als sie zu ihm hinkam, bat Elijah den Herrn und sprach, schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elijahs. And Elisha now took them by hand. Look at it, verse 19. And Elisha said unto them, this is not the way, neither is this the city. Follow me, and I will bring you to the man whom you seek. But he led them to Samaria. You see, as good as this is, but the Bible says what we have is great. Was hier passiert ist, ist krass, aber trotzdem sagt Gottes Wort, dass das, was wir haben, größer ist. That we have to know and understand. Wir müssen wissen und verstehen. How our world now function. Wie unser Wort funktioniert, wie Gottes Königreich funktioniert. Luke 9. Lukas 9. Let us go to Luke 9. Praise the Lord. Halleluja. Lukas 9. From verse 51 to 56. 51 bis 56. And it came to pass, when the time was come, that he should be received up. And steadfastly set his face to go to Jerusalem. Are we there, please? And verse 52. And sent messengers before his face. And they went and entered into a village of the Samaritans to make ready for him. And they did not receive him because his face was as though he would go to Jerusalem. And when his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, we doubt that we commanded fire to come down from heaven and consume them even as Elijah did. Praise the Lord. Hallelujah. You know the story of Elijah. Ich kenne die Geschichte von Elijah. You know, he was people were laughing at him. Leute haben ihn ausgelacht. And he commanded, okay, that was another story. Praise the Lord. Hallelujah. When he called a lion to eat a child in the from the bush, amen. Die Leute haben ihn, die Kinder haben ihn ausgelacht, weil er eine Glatze hat. Und dann hat er den Löwen gesagt, dass die Löwen diese Kinder, die ihn ausgelacht haben, essen sollen. Das war. Just make fun of me, just a lion come and eat Komm mal, komm mal, komm mal, mit Fußstuhl. See, here is about Elijah. It's Elijah. You know? Elijah. Elijah, here, he commanded fire to come down from heaven and consume them. You see, those that did not listen to him, that's to God. Elia hat befohlen, dass Feuer vom Himmel kommt, um die zu verzehren, die nicht an Gott geglaubt haben. Praise the Lord. You see, here he said, he commanded fire to come down. He said, and when his disciples James and John saw this, they said, Lord, we doubt that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elijah did. Whoever does not agree with you, you fight him. Today we do not fight. Damals jeder, der dir Widerstand leistet, der nicht mit dir einer Meinung ist, diese Leute hat man bekämpft und im Zweifel sogar getötet, aber jetzt tun wir das nicht mehr. You know, the kingdom of Christ is not Christianity. Das Königreich von Jesus Christus ist nicht das Christentum. If you look at the Christianity today, wenn du das Christentum heute anguckst, you know, or the people have problems, they never go to church. Es sind Leute Probleme haben, gehen sie zur Gemeinde. Or they never seek God. Oder sie suchen erst Gott, wenn sie Probleme haben. They can be going to church. Sie gehen zur Gemeinde. But once in a while. Aber nur ab und zu. But they don't have relationship with Christ. Aber sie haben keine Beziehung mit Jesus Christus. But they have relationships. Some people have relationship with pastor. Einige haben Beziehung mit ihrem Pastor. So if I have problem, I go to the pastor. Also wenn ich Probleme habe, gehe ich zum Pastor. Der Pastor betet für mich. This is a relationship with the pastor. Das ist eine Beziehung mit dem Pastor. You see, if something comes, then which wenn jemand pastor etwas we kommt, to go to? Zu welchem Pastor sollen wir gehen? Wer ist my daughter here, the mother went to a pastor. You know, she was not even going to that church. She does not have relationship with God, but she went to a pastor. You see, that is Christianity. Diese Mutter hat keine, geht nicht zu dieser Gemeinde, aber hat eine Beziehung zu diesem Pastor. Deswegen ist sie zu diesem Pastor gegangen, um nach Hilfe zu suchen. They want to need her. Wenn sie Hilfe brauchen, suchen sie nach Pastoren. Nach einem Propheten, der hilft. Aber das Königreich von Christus, es ist Christus, der das Werk vollbringt. Halleluja. Ich sage nicht, dass man nicht zum Pastor geht oder zum Prediger. They will guide you into the word of God. Sie werden dich zu Gottes Wort führen. It's not giving you what you want. Wenn es richtige Pastoren sind. Aber sie werden dir das geben, was der Herr für dich will und nicht das, was du von ihnen willst. Sie werden dir nicht das geben, was du von ihnen willst. Weil vielleicht willst du töten, aber Gott will das nicht. Die Jünger wollten, dass diese Menschen getötet werden. Er wollte, dass diese Menschen getötet werden. Aber Jesus hat Nein gesagt. Es geht nicht um das, was du willst, sondern was ich will. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Christianity das Christentum. Es geht immer um meine Wünsche und mein Verlangen und nicht das, was der Herr für mich will. Sie gehen nicht zum Pastor und sagen, hilf mir für den Willen Gottes zu beten. Das will ich. Und jetzt will ich es und am besten noch gestern. If God like it or not, this ob es Gott gefällt oder nicht, ich möchte es haben. Me to pray so that I get hilf mir it. Zu beten, damit ich es bekomme. This is the man I want to marry. Das ist der Mann, den ich heiraten will. So hilf mir zu beten, damit, crook or hook, egal wie, dass ich diesen Mann heirate. Praise the Lord. Ja. But he turned, verse 55. And he rebuked them and said, you know not what manner of spirit you are of. Praise the Lord. He's so different from the old. Es ist so anders als das Alte. He's so different from the old. Es ist so anders als das Alte. He said, you do not know the spirit that is in you. Wisst ihr nicht, welches Geist the spirit that is in you. Der Geist, der in his euch Holy ist. Spirit brings according to his own will. Not according to the old will. Es ist nach seinem Willen, nicht nach dem alten Willen. He's not according to the flesh. Nicht nach dem Fleisch. He's not according to what I want. Oder nach dem, was ich will. To what Christ want for so, you. Was Christus für mich will. You not have his life, you live his life. Du führst sein Leben. So the old life is dead and buried. Das alte Leben ist tot und begraben. You have Christ's life. Du hast jetzt das Leben and von Christus. The Alpha and Omega of this life. Und er ist Anfang und Ende von diesem Can Leben. You get it? Praise the Lord. Halleluja. And he turned and rebuked them. And said, you know not what manner of spirit you are of. For the Son of Man is not come to destroy men's life, but to save them. We don't pray for people to die. Wir beten nicht dafür, dass Menschen sterben. I thank God for Jesus. Ich danke Gott für Jesus. If not, weil sonst I would have killed so many people. Hätte ich viele Leute getötet. Because people offended me. Weil Leute mich verärgert haben. And I offended people. Maybe I could have even been dead. Und, selbst, und ich selbst wäre auch tot, weil Leute, weil ich auch Menschen verärgert habe. It's just like that. If you believe people, you have people offending you, you also offend people. Weil oft glauben wir nur, dass andere uns verärgern. Wir ist gar nicht bewusst, dass wir andere auch verärgern. Praise the Lord. Halleluja. We thank God for Christ. Wir danken uns für Christus, dass er unser Ein und Alles ist. Amen. Oh, Daddy, thank you. As the Spirit's will, that is how we receive. So wie der Geist will, so empfangen Not wir. As you will. Nicht so wie wir es wollen. He's so different from witch doctors. Das ist anders als irgendwelche Magier und Satanisten. Before I became born again, bevor ich wiedergeboren wurde, I followed people to the witch doctors. Bin ich Leuten nachgegangen, die zu Satanisten gegangen sind. I know what they do there. Ich weiß, was man dort macht. They can see. Sie können Dinge sehen. They can see things. Sie können Dinge vorher raussehen, aber sie haben keine Lösung. They don't have solution. Sie haben eben keine Lösung zu den Problemen. I follow them there. Ich bin dorthin mitgegangen. And it's always, what do you want? That's what they ask. Die erste Frage ist immer, was willst du? You know, in Christ's kingdom is what Christ wants for you. Aber im Königreich Gottes, was will Christus für dich, nicht was willst du? Daddy, thank you. Can somebody understand that? Hebrew 2. Let's go to Hebrew 2. Hebräer 2. Amen. Amen. Amen. Hebrew 2. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Hebräer 2, Vers 4. It said, God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles, and gift of the Holy Ghost, according to his own will. Merci. So, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirken und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. According to the Holy Ghost's will. Nach dem Willen des Heiligen according Geistes. To Christ's will. Nach dem Willen von And Christus. According to man's will. Und nicht nach dem menschlichen Willen. It is not what I want, es ist nicht das, was ich will. What does he want und was will for Jesus für mich? According to his own will. Nach seinem Willen. The Holy Ghost's will. He gives you, you see, all the signs and wonders that are coming from him. Alle Zeichen und Wunder kommen von ihm. You see, diverse miracles and gifts of the Holy Ghost, signs and wonders, according to his will, nach not according to the pastor's will. Nicht nach dem Willen des Pastors. Can you get it? It's not according, you know, today it's as if it's according to the pastor's will. Denn heute ist es, als ob es immer nach dem Willen in des Pastors Africa, geht. You know, there is no miracle coming from the pastor. Nobody will go Wenn there. Der Pastor keine Wunder tut, habe ich keine Zeit für diesen you see, Pastor. It's all about miracle. Es geht immer nur um you Wunder. See, signs and wonders. It's according to the pastor's will. Es ist so, als ob es nach dem Willen what des Pastors the pastor geht. Want to show. Das, was der Pastor zeigen will. Here he said, according to the Holy Ghost's will. Praise the Lord. If the pastor can understand this, aber wenn die Pastoren das verstehen würden, würden sie sich they Christus know, hingeben. Looking for power sie würden nicht nach Kraft suchen. So that they can see, to prove to people that they are strong. Damit sie Leuten beweisen können, dass sie stark sind, was sie Macht haben. I'm not strong. Ich bin nicht stark. But I have who is strong. Aber ich habe jemanden, der stark ist. I have him, he, me. Er ist in mir. Praise the Lord. Halleluja. Wie 1. Korinther 12. 1. Korinther 12. 1. Korinther 12. Verse 11. He said, but all this worketh that one and the self same spirit, dividing to every man severally as he will. So they help us to read this. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jeden persönlich zuteil, wie will. As he will. Wie will. And not as you will. Nicht wie ich will. Your will be done. Sein Wille geschehe. Your will be done. Sein Wille geschehe. According to his will. Mit seines Willen. That's how he gave us. So that's how we see. That's how so we sehen have. Wir. So empfangen wir. In John 16, Jesus also he said the same thing. You want to say it's not Jesus Christ? He said the Holy Spirit will work for him. Der Heilige Geist and not for the flesh. Wirkt und nicht für das Fleisch. Let's go there, John 16. Johannes 16. He said the Holy Ghost will work for him. Der Heilige Geist wird für ihn arbeiten. Praise the Lord. You know where he was about to go. Als er auf dem Weg war zu. He was he decided to introduce them to the to introduce the Holy Ghost to them. Hat sich entschieden, den Heiligen Geist ihn vorzustellen. That I am going, but you have the Holy Ghost to come. Ich gehe, aber der Heilige Geist kommt. I mean, I help us to read verse 7 and 8. Johannes 16, Vers 7 und 8. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Praise the Lord. Halleluja. Nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the comforter will not come. Oh, Daddy. You know, Jesus can still remain with us. Jesus kann immer noch bei uns bleiben. Could have still remain with er hätte noch bei uns bleiben können. But he said it is better. Aber er sagt, es ist besser, dass er geht. So that we will not walk by sight. Damit wir nicht per Sicht wandeln, sondern durch den Glauben. Can you get it? He said it is better for us to walk by sight. Es ist besser, dass wir per Glauben wandeln, nicht per Sicht. But if I depart, I will send him unto you. He is the one to send him. Er ist derjenige, der ihn schicken soll. He sent the Holy Spirit to us. Er schickt den Heiligen Geist zu uns. It's not Moses that sent Holy nicht Mose, der den Heiligen Geist It's geschickt not hat. Abraham, nicht Abraham, Jesus. Sondern Jesus. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment, because the prince of this world is judged. Verse 12. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. He will show you things to come. He will glorify me. He will glorify me. The Holy Ghost is to glorify Jesus. Der Heilige Geist sollte Jesus verherrlichen. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Ghost is to work for Jesus. Der Heilige Geist sollte für Jesus wirken. And not to work for the flesh. Und nicht für das Fleisch. You are different from native doctors. Du bist you see, witch doctor. Anders als ein Magier. Das you see, all these witch doctors. Der Wahrsager. You are not the same like them. Du bist nicht the so natural people go to them. Die natürlichen Menschen we gehen have zu have Jesus. Aber wir haben Jesus. You see, that the Holy Ghost revealed him. He is our life. Everything Leben, about us alles are uns based on him. Basiert auf ihm. We are no longer of this natural world. Wir gehören nicht mehr zu der natürlichen Welt. When are God's children going to believe that? Wann werden wir als Kinder Gottes das glauben? Verstehen We expect the same result like them. Wissen, wir erwarten die gleichen Ergebnisse wie sie. We fight with the same weapon like them. Wir kämpfen mit den gleichen Waffen wie sie. You see, and we expect the same result like them. Wir erwarten die gleichen Ergebnisse wie sie. Even we are surprised if we get a little supernatural. Wir sind verwundert, wenn wir ein bisschen Übernatürliches sehen und schmecken. So surprised. Wir sind überrascht darüber. So surprised. He shall glorify me, for he shall receive of mine and show it unto you. He shall receive of mine. So, can you help us to read verse 14? So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er auf Zeit kommt von mir. From him. What it is from him and not from you, not from the man of the house, not from the woman of the house, not from anybody, you see, not from religion, not from grandmother or father, you see. Just from Christ. Nicht vom Fleisch, sondern von Christus allein. That is what the Holy Ghost is revealed to us. Das offenbart uns der Heilige Geist. And that's why if you refuse to surrender to Christ, nur durch Weihe zu geben wie ein Baby, you cannot hear the voice of the wirst du die Stimme des Heiligen Geistes nicht hören. You will always go to this world. Du wirst immer wieder zu dieser Welt zurückgehen. You will always use the world system, du wirst immer das Weltsystem nutzen, the weapons of this die Waffen dieser Welt and get the result of this und die Ergebnisse dieser Welt bekommen. Then in verse 15 said, all things that the Father had are mine. All things, why will I not steal? Because all things stehen, are mine. Weil alles mir gehört. You see it then? Because all things are mine. If all things belong to Jesus and I have Jesus, it means all things are mine. Wenn alles Jesus gehört und ich Jesus habe, dann habe ich alles. Therefore, said I, that he shall take of mine and shall show it unto you. Ah, praise the Lord. Amen. Amen. The Holy Spirit worked for Jesus and not for the flesh. Der Heilige Geist arbeitet für Jesus, nicht für das Fleisch. You are different from the natural man. Du bist anders als der natürliche Mensch. You are different from churchgoers. Du bist anders als Kirchengänger. Or for Christianity, you see. But it's Christ's kingdom that you belong to. Und du gehörst zum Königreich von Christus. We do not live the life of Christ. Wo wir das Königreich. That is all about Christ. Leben von Christus führen, wo es dir nur um Christus geht. Praise the Lord. Amen. And you go to him for any answer, any question. You know, some of us we still don't know how to hear from him. Einige von uns wissen nicht, wie man von ihm hört. If we want to do something, are we to do it or not? We still don't know how to hear from him. Wir wissen nicht, wie Entscheidungen treffen sollen, ja oder nein. Because we refuse to surrender to him. Weil wir uns nicht ihm vollkommen hingeben möchten. If you refuse to surrender like this baby, wenn du dich weigerst, dich hinzugeben wie dieses Baby, dann wirst du nicht hören. You will never hear. If he is not the motive of everything for you, you will not hear his voice. Wenn das Motiv nicht ist, dich ihm hinzugeben, wirst du seine Stimme nicht hören. You know, going to church. Zu Kirche gehen. It's not because the pastor is not good. Wir gehen nicht. The church is not good. The church is this or that. It's because of the message. Wir gehen zur Kirche oder gehen eben nicht zur Kirche wegen der Botschaft. God, you know, people can understand you when you say the pastor is very bad. Leute können dich verstehen, wenn du sagst, der Pastor ist schlecht. They can understand you if you say the people are not friendly. Weil Leute sind unfreundlich. The natural man can understand you when you tell them the church is like this or like that. Die Kirche ist hier und da und komisch. But God is not going to take it. Aber Gott the only excuse nicht. Die einzige Entschuldigung, die er akzeptiert, ist das Evangelium Christ nicht da, dass Christus nicht da ist. If the gospel of Christ is there. Wenn das Evangelium von Christus da ist. You know, a lot of us, you know, we understand when it is too far from us. Verstehen, wenn es zu weit weg ist. Very far. Es ist zu weit weg. Sehr weit weg. But the Lord will not take that. Aber der Herr akzeptiert das nicht. He will not accept that from anybody. Von niemandem. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We live in the spirit world, but only through Christ. Wir leben in der geistlichen Welt, aber nur durch Christus. Our mind to be full of Christ. Damit unsere Gedanken voll sind von Christus. You don't accept anything of the natural world. Du akzeptierst nicht irgendetwas von der natürlichen Welt. Praise the Lord. Halleluja. Okay, stand. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Two worlds. Zwei Welten. The natural world and the supernatural. Die natürliche Welt und die übernatürliche Welt. We are born into the natural. We are born into the supernatural world. Wir sind in die übernatürliche Welt geboren. You know, we are born into this natural world. Wir wurden in diese natürliche Welt hineingeboren. So also we are now be born into the supernatural world. Und genau sind wir in diese übernatürliche Welt hineingeboren. And this supernatural world, we are to know and understand how it functions. Und in dieser übernatürlichen Welt sollten wir wissen, wie es funktioniert. Just like this baby again, our dieses Baby hier. No, he is born into this world. Er ist geboren in diese Welt. He's learning how to do everything now. Er lernt alles. Can you get it? He's learning even how to suck the mother's breast. Auch von how to eat, Brust how to drink, how to sleep and wake up. Wie man schläft, aufsteht. How to do everything. That is how once you are born into Christ's kingdom. Genau so, wir geboren sind das Königreich von Christus. We learn and understand. Lernen und verstehen wir alles. Praise the Lord. Hallelujah. And until we learn and understand how to live there, we are not even there. Erst wenn wir lernen, verstehen, wie man dort lebt, leben wir auch erst da. A lot of us, you know, like this baby, we are born, but nobody, no, there's no care. Wir sind geboren, aber wir sind not born this baby. My children, wir sind nicht dahinter. Throw the baby on the street. Wir sind wie ein verlassenes Kind. Ein Kind, was man einfach verstoßen hat. So also, we lead people to Christ. Genauso führen wir Leute zu Christus. We have been led to Christ. Wir werden zu Christus geführt. But do we know how the kingdom functions? Aber wissen wir, wie das Königreich funktioniert? Und lassen wir zu, dass Christus auf uns aufpasst? Like my children are taking care of the baby. Wie meine Kinder auf das Baby aufpassen? Do we allow Christ to take care of us? Lassen wir zu, dass Christus auf uns aufpasst? Some of us we are so big. We are too. Einfach sind zu erwachsen. We believe we have grown up even more than Christ to take care of us. Wir sind zu erwachsen, will happen von Jesus beschützt zu werden. Aber was passiert? Wir werden sterben. We'll be like that baby that is thrown on the street. Wir werden wie dieses Kind sein, was irgendwann verhungert. Praise the Lord. Amen. Amen. That's all for today, please. And please, if you have anything to add.